Kundgabe 3179. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.7.1944. Zeit der Not und Trübsal, auch für die Gläubigen. Je lebendiger der Glaube ist, desto inniger wird die Verbindung sein mit Gott und desto merklicher auch die Kraftzufuhr, die den Menschen alles ertragen lässt, was ihm auferlegt ist. Denn die kommende Zeit wird große Anforderungen stellen an alle Menschen, und auch die Gläubigen werden innig um Kraft bitten müssen. Und es wird wie ein Sturm kommen über sie, der sie umzureißen droht. Und nur die innige Fühlungnahme mit Gott lässet sie standhalten. Doch niemals ist die Not größer als der, der sie sendet, der auch immer bereit ist zu helfen, so er gläubig um Beistand angerufen wird. Doch um der gesamten Menschheit willen ist die kommende Not unabwendbar. Und verständlicherweise werden auch die Gläubigen nicht unberührt bleiben davon. Nur können sie selbst sich diese verringern durch das gläubige Gebet. Es treiben die Menschen dem Höhepunkt entgegen. Sie schrecken vor nichts zurück, so es dem Vernichtung bringt, den sie als Feind betrachten. Und sie stürzen sich dadurch in große Schuld, die nicht anders gesühnt werden kann, als dass sie selbst unter dem leiden müssen, was sie dem anderen zufügen wollen. Und darum wird die Not alle treffen. Denn überall sind Schuldige, wenn auch mitten unter ihnen Gläubige weilen, die nun das schwere Los auch auf sich nehmen müssen. Der Glaube wird sie stärken. Und je lebendiger dieser ist, desto leichter tragbar wird die Not sein. Und sie werden auch vermögen, auf den Mitmenschen einzuwirken und manche von ihnen zum Glauben an Gott zurückzuführen. Denn darum sendet Gott die Not, dass sie sich noch erzieherisch auswirke an den wenigen, die noch zu retten sind. Und darum ist die große kommende Not eine Gnade vor dem Ende. Sie ist noch ein Mittel zur Gewinnung der Seelen, die durch den schweren Druck, durch Trübsal und Elend nachdenklich werden und sich ernsthaft zu wandeln suchen. Denen soll der lebendige Glaube des Mitmenschen auf den rechten Weg helfen. Er soll auch ihnen zum Glauben verhelfen und ihn Fühlung nehmen lassen mit Gott. Und das sollen sich die Gläubigen stets vorhalten, dass sie benötigt werden in dieser Notzeit, dass Gott sie nicht vorher abruft, um in ihnen lebendige Zeugen auf Erden zu haben, die für ihn und seine Lehren eintreten, die offensichtliche Beweise sind für die einem tiefen Glauben entströmende Kraft Gottes und die statt seiner reden und wirken sollen auf Erden unter denen, die Gott fernstehen. Nur Menschen können als Mittler auf Erden wirken. Nur Menschen können das Wort Gottes empfangen und weiterleiten, weil Gott selbst sich nicht offensichtlich äußern kann, um die Glaubens- und Willensfreiheit nicht zu gefährden. Und es müssen dies Menschen sein, die selbst lebendig zu glauben vermögen und die auch durch Leid und Trübsal sich nicht niederdrücken lassen, sondern immer den Ungläubigen den Beweis liefern, dass die Kraft des Glaubens sie durchströmt und sie widerstandsfähig macht gegen alle irdische Drangsal. Sie müssen die Not der Zeit mit auf ihre Schultern nehmen. Sie müssen sich wappnen mit der Kraft, die ihnen aus innigem Gebet zu Gott erwächst. Sie müssen stets und ständig bereit sein, als williges Werkzeug Gott zu dienen, wann und wo er es für gut hält. Und sie müssen deshalb alles ergeben auf sich nehmen und voller Geduld harren der Hilfe dessen, der ihnen seinen Beistand zugesichert hat, der sie nicht in der Not lässet, so sie ihm gläubig vertrauen. Amen.